Lippenkerl. Bürgerfunk. Die folgende Sendung ist kein redaktioneller Beitrag. Verantwortlich für Form, Inhalt und Musik ist die jeweils produzierende Gruppe. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr. Sie hören Radio Kiepenkerl und darin Bürgerfunk, und zwar das Journal am Sonntag. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Thiemann. Heute Abend haben wir ein Thema für Sie. Und zwar geht es um ein Schaufenster oder nahe um mehrere Schaufenster, die in Dülmen ja demnächst ausgewechselt werden. Und der Ladeninhaber hat sich da was ganz Tolles ausgedacht. Und wenn Sie dazu mehr hören wollen, dann müssen Sie die nächste Musik abwarten. Dann hören Sie mehr. Ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Auf jetzt und eh, auf einem Tag, unendlich. dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, ein Feuerwerk aus dem Luft fiel. Ein Hoch auf uns, ein Feuerwerk zu durch die Luft. Ein Hoch auf uns, so viele Lichter sind geblieben auf uns. Herr Hohmann, das ist der Inhaber des Geschäftes, das seine Schaufenster auswechseln will. Und der hat unserem Reporter Hans Deckenhoff erzählt, wie er darauf gekommen ist, das jetzt hier zu einer Kunstaktion zu machen. Ja, also die Idee kommt jetzt von mir und wir werden im März, April unsere Schaufensterfront neu machen. Und irgendwann dachte ich mir eingefallen, ja prima, ist doch super. Da können wir doch mal mit dem Kulturamt, mit der Frau Althoff sprechen. Und da habe ich gesagt, viele Künstler aus Dülmen können es anmalen. Und Frau Althoff und ich haben uns total gefreut, dass Frau Lepper-Mainzer, Frau Grosche, Frau Körner und Herr Jahn uns alle sofort bereit waren mitzumachen. Das war total großartig. Und wir freuen uns heute wirklich richtig toll auf dieses tolle Ergebnis, was dann daraus wird. Jetzt haben Sie ja einmal, kann auf Papier gemalt werden, aber einmal direkt auf die Scheibe. Das ist ja so vergängliche Kunst, mehr oder weniger, wenn Sie Scheiben putzen. Aber wenn das jetzt praktisch auf Papier gemalt wird, wollen Sie hinterher mit der Zeichnung dann noch was? Also wir warten mal ab, ist ja alles den Künstler, das Künstlereigentum sozusagen. Und wir werden ja sowieso in 4 Wochen die Scheiben auch zerschlagen, weil neue Scheiben hereinkommen. Aber letztendlich ist es ja wie im Leben. Alles ist irgendwo beendet und vielleicht ist es auch ein Zeichen, wir sind auch beendet mit unserer Kraft irgendwann und ein Teil von unserem Leben. Es ist nicht immer alles dauerhaft. Und das ist vielleicht auch mal schön, dass temporär was stattfindet. Wir uns heute temporär darüber freuen. Und so geht es im Leben immer wieder, es geht was und es kommt was Neues. Jetzt haben Sie ja auch schon eine ganze Reihe von Grills ausgestellt, hinten auf dem Hof auch, ja, mit Blick auf die neue Grillsaison. Genau. Also wir freuen uns sowieso auf heute. Wir haben heute ja die tolle Künstleraktion und dann haben wir noch bei uns auf dem Hof heute, da grillen noch 25 Menschen gemeinsam. Also heute ist richtig was los hier bei uns. Auch ein toller Tag, habe ich mich gestern schon drauf gefreut und die ganze Woche. Also so ist Dülmen. In Dülmen ist immer irgendwas los und ich denke, das ist ja auch eine Stärke vom Standort, dass viele, viele Ideen einfach zusammenkommen und dass das halt einfach spannend ist, was in Dülmen so passiert. Auch mal mit Blick auf den Oberwegplatz, wenn also dort das neue Kaufhaus entsteht, wird sich das auch für alle anderen Geschäfte, für Sie auch positiv auswirken? Also ich bin, glaube ich, total optimistisch, dass Dülmen jetzt die richtigen Weichen gestellt hat. Und zurzeit ist ja Politik, Handel und die Gewerbebetriebe sind ja echt alle, ist ja ein gutes Miteinander. Und es wird konstruktiv miteinander umgegangen, vielleicht auch mal konstruktiv gestritten, was ja auch gut ist. Aber das Ergebnis ist ja wichtig. Und das scheint in Dülmen doch gerade in die richtige Richtung zu gehen. This kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Thank you. passes by whose parents meet him, come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. Couldn't quite explain it, they'd always just gone I'm not afraid, they can read all of Selbstverständlich war bei der Schaufensteraktion in Dülmen auch das Kulturbüro beteiligt. Silke Althaus sprach mit Hans Deckenhoff, unserem Reporter vor Ort. Firma Roman veranstaltet heute so eine Schaufensteraktion, lässt die Scheiben bemalen und so weiter. Wer nimmt alles teil heute? Wer macht hier mit? Wir haben verschiedene Dülmener Künstler angefragt vom Kulturbüro aus und wir haben etliche gewonnen. Das ist einmal Annette Körner von der Malschule Körner und einer ihrer Schüler, Konstantin Engel. Dann haben wir Gabi Lepper-Mainzer, Petra Grosche, Klaus Jahn, ein Team der Neuen Spinnerei und auch einige Schülerinnen und Schüler des Clemens-Brentano-Gymnasiums, die hier mitwirken heute. Das ist das ja, wenn ich auf die Scheibe male, so vergängliche Kunst hinterher, kommt es weg. Sind ja euer bekannte Künstler hier, haben wir ja gerade schon gesagt. Wenn es jetzt auf Papier ist, wird da irgendwas aufbewahrt oder ist das nicht vorgesehen? Das ist erstmal nicht vorgesehen. Das ist bewusst so gemacht, dass die Kunst vergänglich sein wird. Wir werden das natürlich alles mit Fotos festhalten, aber die Kunstwerke selber werden in spätestens 4 Wochen wieder weg sein. You wanna know that it doesn't hurt me. Und es waren nicht nur renommierte Künstler aus der Dürmener Kunstszene, die dort an den Schaufenstern gearbeitet haben. Nein, es gab auch Schüler, die beteiligt waren. Also ich bin Konstantin Engel und ich male jetzt ein Schwein, weil das ein bisschen Frühling so. Und dann male ich da ein bisschen Gras und ein paar Bäume im Hintergrund. Also ich habe Zeichenunterricht bei Annette Körner. Das ist so ein Atelier, das ist da hinten irgendwo, ja, da hinten. Ja, und dann gehe ich da jeden Montag von 8 bis 10 Uhr da hin und dann zeichne ich da und da sind auch noch andere Leute und Erwachsene. Was hältst du denn von der Aktion, hier Schaufenster zu bewahren? Also ich finde das ganz spannend, dann kann sich da auch Leute treffen und es ist ja auch ganz schön, ja. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister. so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all roll into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way, so take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help, I'm your dream, I'm nothing in between. Hans Deckenhoff sprach mit Frau Lepper-Mainzer, die ja hier in Dülmen allseits bekannt ist, große Kunst. Und sie hat diesmal bei der Schaufensteraktion auch eine politische Message. Hören Sie selbst. Frau Lepper-Mainzer, die Firma Roman tauscht die Fenster aus und gibt die Möglichkeit, dass die alten Schaufenster bemalt werden. Was halten Sie da? Ich finde diese Aktion sehr, sehr schön und das ist ja auch der Grund, weswegen ich mitmache. Dass man ein Zeichen setzt, um eine künstlerische Plattform für Jugendliche und Künstler zu geben und dass man gleichzeitig eben auch auf sich selber aufmerksam macht, dass eben das Geschäftssterben in der Stadt eben wahrgenommen wird und dass man eben auch dagegen kämpft, dass man wirklich ankämpft und eben sich was Besonderes überlegt. Das finde ich gut. Jetzt haben Sie ja praktisch politische Themen hier zum Anlass genommen, das auf die Scheibe zu schreiben. Was im Einzelnen, was haben Sie sich oder was wollen Sie damit erreichen? Ja, es ist ein Statement. Sie wissen ja, dass momentan unsere Demokratie in Europa ziemlich wackelt und Das merkt man immer mehr. Und wenn man dann einfach mal schaut, was jetzt in den letzten 2 Jahren nur an großen Anschlägen passiert ist, die Kleinen sind ja da auch noch gar nicht mit erwähnt, dann kriegt man ja eine Gänsehaut. Und es ist ein Zeichen, dass man versucht, eben eine Stellungnahme zu nehmen. Und dieses Bild, was ich gemalt habe, das habe ich eigentlich unter einem ganz anderen Eindruck gemalt, die Inspiration von Paris zu gestalten, zu zeigen. Aber als es fertig war, ist es mit Charlie Hebdo passiert. Und so hat also die Inspiration, Paris ist mehr oder weniger ein Fegefeuer geworden. Und deshalb passt das Bild, glaube ich, jetzt eben zu dieser Stellungnahme. See what makes you wild. See what drives me wild. I'll come a little closer to the other side. I love it when you go wild. I love it when you go wild. It all. You know that I want it all. I know words express the thoughts that are in my mind. I love it when you go wild. I love it when you go wild. I said, hey, I'm never gonna get enough. I'm never. You know it draws me in. I love the love we're in. I love this love we're in. I know there's a God above and she won't mind. Cause she made you wild. Yeah, she made you wild. I said, hey. Stars. Then we fall. turns around, they'll run so hard, we'll tear the ground away. You know, no one dies in these love-drowned eyes. Through our love-drowned eyes, we'll watch you sleep tonight. Come on now, try and understand the way I feel. I'm the only one. Ja, das war's auch schon wieder im Journal am Sonntag. Sie hören uns jeden Sonntagabend kurz nach 20 Uhr in Radio Kiepenkerl. Und wenn Sie selber mal eine Sendung gestalten möchten, selber mal im Radio vorkommen möchten, dann melden Sie sich einfach mal bei uns. Sie finden uns auf unserer Homepage, der medienverein.org. Da haben Sie Kontaktadressen. Sie melden sich, wir rufen Sie zurück und dann machen wir gemeinsam eine Bürgerfunksendung. Gerne. Unser Thema heute war die Schaufensteraktion, die Schaufensterbemalung in Dülmen. Und vor Ort war für uns Hans Deckenhoff. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Wolfgang Thiemann. Machen Sie es gut. Thoughts of you.